Kundgabe 3372. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.12.1944. Liebeswirken. Verlangen nach Gott. Erfüllung. Einer jeden Seele wendet sich Gott zu, die ihr Auge auf ihn richtet, die sich ihm verlangend hingibt und seine Liebe zu besitzen trachtet. Gott liebt seine Geschöpfe mit einer Innigkeit, die auch seine Erbarmung verstehen lässt, die den gottfernsten Wesen gilt. Er ruht nicht eher, bis er auch diese gewonnen hat. Wie viel mehr wird er demnach ein Erdenkind bedenken, das sich ihm nicht verbirgt, sondern ihm zustrebt. Denn dieses ist kurz vor dem Ziel, und seine Seele schwingt sich aufwärts, und Gott neigt sich ihr liebevoll zu. Und dies bedeutet Kraftzufuhr, denn die Seele benötigt für ihren Aufstieg Kraft, die ihr nicht vorenthalten wird, so wie ihr Streben nach oben geht. Sie muss nun aber auch ihren Willen bekunden Gott gegenüber, wenngleich er um ihren Willen weiß. Doch sie muss den Willen zur Tat werden lassen, indem sie uneigennützige Werke der Nächstenliebe übt. Denn durch die Liebebetätigung macht sie sich der Kraftzufuhr würdig. Denn sie formt sich zu einem Ebenbild Gottes, der in sich die Liebe ist. Jede Liebestat führet sie näher zu Gott. Doch ohne Liebe ist auch ihr Wille zu Gott noch klein, selbst wenn sie die Liebe in Worten zum Ausdruck bringen will. Es kann ein vollkommener Zusammenschluss mit Gott nur durch Liebeswirken stattfinden. Doch es wird ein Erdenkind nur zu Gott gelangen, so in ihm der Liebesfunke entzündet ist. Denn dies ist das Merkmal des Letzteren, dass es sich Gott verlangend zuwendet. Dann ist der Mensch schon tätig gewesen in Liebe, denn das Verlangen nach Gott ist die Erwiderung Gottes. Die Sehnsucht wird durch das Verlangen nach ihm zum Ausdruck gebracht und gleichzeitig erfüllt. Denn wer nach Gott verlangt, der wird auch von Stund an von seiner Liebe betreut, und sein Weg kann niemals mehr ein verkehrter sein. Und jede Zufuhr göttlicher Liebekraft wird vermehrtes Verlangen zur Folge haben. Es kann nun das Erdenkind nimmermehr fallen, wenngleich es mitunter schwach zu werden droht. Denn Gott führet es nun an der Hand, so wie es ihn um seine Führung bittet, was es schon unbewusst tut, wenn es zu ihm aufschaut und seine Größe bewundert. Denn immer wird das Unvollkommene das Vollkommene anstreben, wenn es selbst gut ist, im innersten Wesen und sich also von dieser Vollkommenheit Kraft erbittet, ihm gleich zu werden. Und diese Bitte erfüllet Gott, und es wird kein Erdenkind vergeblich bitten um geistige Gaben, denn diese werden immer ihm zugehen. Gottes Liebe bedenket seine Geschöpfe in überreichem Maß, auf dass sie selig werden können und eingehen in sein Reich. Denn alle Menschen sind seine Geschöpfe, die er für sich gewinnen will. Amen.